zwei Stunden kommen jetzt hier mit mir an der Chilling und André Herzberg. Musik aus 1984. Mit Annette Schilling. Willkommen, André Herzberg, hier auf Radio Marabu. Und klar kommen jetzt Pankow aus dem Jahre 1984. Den ersten, den Hans trifft auf seinem Lebensweg, der reitet auf einem hohen Ross scharf über Weg und Steg. Der scheint in seinem Sattel fest, stößt sich an keinem Stein. Hans denkt, Mensch, hat ja's gut, will auch so ein Reiter sein. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Der Reiter sagt, gestatten, Aufstiegsspezialist. Ich sehe doch, dass dich was drückt und ich weiß auch, was es ist. Tausch doch deinen Goldkopf gegen meinen weichen Stuhl. Dann machst du schnell Karriere und dein Glück kommt im Nu. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er, fällt er in den Graben. Tausch doch deinen Goldkopf gegen meinen weichen Stuhl. Dann machst du schnell Karriere und dein Glück kommt im Nu. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er, fällt er in den Graben. Fressen ihn die Raben, fällt er in den Sumpf. Das war Pankow aus dem Jahr 1984. André Herzberg stellt in den nächsten zwei Stunden hier ausführlichst sein neues Album vor. Zuvor möchte ich aber auch noch das ausführliche Interview mit ihm und meinem Kollegen Marcel Fischer hier spielen. Am Radio Marabu-Telefon begrüße ich André Herzberg. Hallo. Hallo. Ich muss sagen, guten Morgen. Wir zeichnen das Interview auf. Es ist früh um neun. Das ist eigentlich eine Zeit, 99% aller Musiker schlafen da noch, oder? Ich weiß nicht, wie 99% machen, weil ich so viele Musiker ja gar nicht kenne. Aber ich für meinen Teil stehe schon seit vielen Jahren sehr früh auf. Also da ist neun. Ich habe da schon gefrühstückt und also diverse Dinge hinter mir und ja, es wäre meine, ich nenne das die Bürozeit, wo ich entweder schreibe oder auch manchmal schon die Gitarre von der Wand nehme, mich so ein bisschen einsinge und so, also für mich eine gewöhnliche Zeit. Kompliment. Neue Platte, neues Buch. Ich habe Presseinfo dazu, 41 Minuten, 10 Lieder. Kannst du zur Platte erstmal zunächst etwas mehr sagen? Ja, also das sind Songs, die sich in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, angesammelt haben. Aber auch, wie es oft ist bei Produktionen, gibt es Sachen, die ein Song, der spontan noch im Studio quasi entwickelt worden ist. Und dann gibt es für mich ein sehr wichtiges Lied, eine Initialzündung war diesen Titelsong, den ich direkt als Reflexion auf meinen Roman geschrieben habe, der eben genauso heißt wie auch mein Roman, nämlich Was aus uns geworden ist. Und wo ich versucht habe, die Emotionen des Romans zu beschreiben, jedenfalls von einer Figur. Und das ist das erste Mal für mich gewesen, dass ich sozusagen auf meine eigene Prosa dann ein Lied geschrieben habe, also das umgedreht habe. Sonst war es irgendwie immer so, dass Lieder ja quasi so irgendwie im Vorbeigehen hoppla hopp irgendwie mir rausgerutscht sind. Und diesmal ist es irgendwie ein etwas anderer Prozess gewesen. Aber das ist schön, man lernt immer wieder dazu und ich habe ja großartige Musiker gefunden, wirklich aus der Berliner Szene, eigentlich Leute, die ich im Grunde von Weitem schon lange kenne und jetzt war aber diese nahe Zusammenarbeiten ist natürlich was ganz anderes, man lernt sich eben viel näher kennen und viel intensiver und waren ja nur 5 Tage im Studio für die 10 Lieder und jetzt aber auch wir sind jetzt auch schon mal live aufgetreten zusammen mit fantastische Leute, also kann ich nur von schwärmen. Hans Rohe, der Gitarrist, ich würde sagen ein Gitarren-Nerd, den man fragen kann, bei welchem Stones oder Beatles-Song der Gitarrist welche Gitarre genommen hat und mit welcher Einstellung gespielt, und also wirklich unglaublich Fachleute, oder eben Karl Neukauf, der selber auch, oder beide treten ja selber auch irgendwie auch noch solistisch auf und machen in diversen Projekten mit. Karl Neukauf, der hat jetzt auch selber ein Album gerade veröffentlicht, der ist, war also wirklich an sämtlichen Instrumenten zu Hause und ein Doktor der Musik, würde ich beinahe mal sagen. Wahnsinn, was aus uns geworden ist. Ein toller Song, spielen wir auch am Ende dieses kleinen Interviews. Mir gefällt an der Platte der raue, unvermittelbare oder dieser unverstellte Klang. Das ist ein sehr direkter Klang. Das war dir wohl auch wichtig? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so was passiert einfach, wenn Leute mit mir arbeiten. Ich habe erstmal diese Band sozusagen, oder die haben eigentlich die Band zusammengestellt. Der Hans hat die Band zusammengestellt, Bass und Schlagzeug. Da war jetzt keine Riesenband am Start, sondern eben einfach so klassische Band, was ich ja sowieso kenne und auch gut finde. Rau, ja klar, also ich meine, das ist die Art der Instrumentalbehandlung, das sind alles Individualisten, das hört man auch raus, und das mag ich auch, also ich will mich ja nicht langweilen bei dem, wenn ich meinem eigenen Zeug zuhöre oder im Studio. Und das ist das, was, ja, es gefällt mir natürlich gut, ja. Mich hat es ein bisschen erinnert an meinen ersten Eindruck, den ich vom vierten Panko-Album damals hatte. Da lief im Radio ja das Langeweile. Mein Lieblingslied von dieser Platte ist Marilyn. Das war auch so eine schöne, schöne erdige Platte. Auch in den Augen. Das, ja, ja, ja. Das Album ist interessant, dass du das sagst. Wow. Jetzt kommen wir aber zum Buch. Das Album ist für Panko und für mich natürlich ein maßgebliches Album gewesen, weil es, du hast schon recht, die Rauheit und aber auch die Songs, es ist eben nie nur eins, weißt du, du kannst halt auch nicht künstlich herstellen oder dir überlegen, gar nicht, also, sondern du merkst es im Grunde genommen erst hinterher, ob das sowas hat, sowas Originäres, würde ich das fast nennen. Das gelingt dir nicht immer. Und ich fasse mal als Kompliment auf, gerade an dieses Album erinnert zu werden. Ja, es ist wirklich Kompliment. Ist auch, ich bin ja auch kein Fan gewesen. Davor war es ja so ein bisschen poppiger. Die frühen Sachen habe ich erst später mitbekommen. Da bin ich noch etwas zu jung, so 71 geboren. Aber die vierte Platte, die habe ich relativ aktiv mitbekommen. Und wenn du heute mal Radio Marabu hörst, wirst du am ehesten Marilyn hören. Ja, okay. Okay, jetzt kommen wir aber zum Buch. Und wie gesagt, was das neue Album angeht, ich bin auch sehr froh und habe auch sozusagen bisher nur solche positiven, negativen wird man vielleicht nicht so ins Gesicht gesagt, aber es ist genau das, was ich mir wünsche, also sowas Vitales, wie gesagt, man will sich nicht langweilen, ja, wenn man sowas hört, genau. Im Buch geht's um deine jüdische Identität. Die hast du nach 1989 gefunden. Jetzt müsste ich erst einmal fragen, warum vor 89 nicht? Hing das zusammen mit der Familie? Du kommst aus einem Funktionärshaushalt. Hattest du keine Zeit? Du warst ja Rockstar, andere Dinge. Ich frag mal so. Naja, ganz so ist es nicht. Wenn man sozusagen mit noch feinnerviger Fragen oder auf meine Biografie schauen würde, dann gäbe es auch von 89 Signale. Denn ich habe zum Beispiel einen sehr spektakulären Auftritt, den ich mal gemacht habe, als Wehrmachtssoldat. Da habe ich gelesen. Im Palast der Republik, um so an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Oder es gab in den späten 80er Jahren ein Konzert, was ich initiiert habe, wo ich für den Wiederaufbau der Synagoge in Ost-Berlin viele Musiker versammelt habe und da Geld für eingesammelt wurde bei diesem Konzert. Was ich nicht gemacht habe, oder was aber natürlich sowieso in der DDR praktisch auch unmöglich war darüber über sich selbst als Juden zu reden. Ja. Das hängt mit der Ideologie der DDR zusammen. Es hängt auch mit meinem Elternhaus zusammen, wo sowas also unmöglich gewesen wäre. Allerdings würde ich mal sagen, glaube ich, um so einen Bogen zu schlagen, auch in Westdeutschland fing man erst nach 89 an, in der Öffentlichkeit sowas zu verhandeln. Ich weiß nicht, wann rauskam, dass Hans Rosenthal Jude ist oder Hugo Egon Balder zum Beispiel. Aha. Ilja Richter, ja? Ja, Ilja Richter weiß ich, ja. Das hat, glaube ich, in der Bundesrepublik viele, viele Jahre gebraucht und insofern stimmt das nicht so ganz mit der Frage erst nach 89. Also privat habe ich das natürlich gemacht mit meiner Mutter oder auch alleine. Bin ich schon in die Synagoge gegangen. Aber dieses sozusagen nach außen hin das zu bringen, das fing dann eben erst nach dem Fall der Mauer an. Ich selbst weiß es bei mir zum Beispiel gar nicht. Ich komme auch aus einer Künstlerfamilie, zumindest väterlicherseits. Bolha ist was Ungarisches, aber ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht. Ja, naja, das gibt auch viele, die es gar nicht wissen. Und gerade bei jüdischen Identitäten haben ja die Leute aus gutem Grund lange Zeit, also die Großeltern oder die Vorfahren, auch gerne darüber geschwiegen. Denn es war eine Frage des Überlebens, das gar nicht zu benennen, und das hat sich dann weiter fortgesetzt, sozusagen in die nächsten Generationen. Forscht mal nach, wer weiß, was da rauskommt. Ja, muss ich tatsächlich mal machen. Meine Erinnerungen an die DDR sind tatsächlich auch die von dir gerade beschriebene Synagoge. Da habe ich Erinnerungen, das wurde groß in den Medien gebracht, und es gab, glaube ich, auch einen amerikanischen Rabbi, der in Ostberlin gelebt hat, ab 88 oder sowas, da kenne ich auch noch Fernsehberichte. Und natürlich Auschwitz, ganz klar, das war ja ein regelmäßiges Thema bei uns. Warst du dort mal gewesen? Nein. Ich war dreimal dort. Ich bin zwar unbedingt dazu persönlich zu stark involviert, ja. Das tue ich mir nicht an. Ich meine, ich habe sicherlich also sehr, sehr viel darüber gelesen. Und aber da hinzufahren ist für mich irgendwie... wäre mir irgendwie, das kann ich mir nicht antun. Ich war dreimal dort in den letzten 15 Jahren und muss sagen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen unpassend oder merkwürdig klingt, das verändert sich sehr stark, das Umfeld. Also mittlerweile sind dort kommerzielle Parkplätze drumherum um das Lager, und dort kannst du das Lager tatsächlich auch zum Bauen für die Modelleisenbahn kaufen. Das ist sehr schräg dort. Aha. Das ist wirklich also sehr, eine ganz komische Entwicklung. Alles ja nicht, weil das eben... Geschichte funktioniert immer so. Ja. Weißt du, das ist in jedem Fall so. Also alles deckt das nächste wieder zu, und dann kommt die Sicht der Nachfolgegeneration, und wenn du dann sozusagen die wieder fragst, für die ist es ganz normal, die Bewohner, die da drumherum wohnen, die irgendwie auch überleben wollen und so weiter. Das Unfassbare ist sozusagen irgendwo ganz tief innen eingeschlossen. Deshalb ist es vielleicht auch gerade deswegen gar nicht besonders förderlich, da nur unbedingt hinzufahren, um dann sowas zu sehen. Ja, das stimmt, weil die Häuser gehen zum Teil bis ans Lager ran, und wenn du jetzt in Birkenau draußen bist, kannst du am Horizont die Türme der Tüchi-Brauerei sehen, wo das Tüskebier herkommt. Muss ja damals auch schon gestanden haben. Nach der Wende bist du auf jeden Fall künstlerisch auch in ein tiefes Loch gefallen. Du hast zwei hochbeachtete, sehr schöne Soloalben veröffentlicht, die aber kaum erfolgreich waren. Hat dir die Religion oder auch die jüdische Identität dann helfen können? Also ich will so ein bisschen in die Richtung gehen, die Funktionen von Religion auch in der heutigen Zeit? Das ist jetzt sehr viel. Warte mal. Also, das Religiöse würde ich jetzt von der Identität teilweise auch trennen wollen. Also, ja. Ich sag mal jetzt göttliche Gedanke. Das hat sich bei mir, das ist so eine längere Sache, das hat sich bei mir im Grunde genommen durch Überlegung entwickelt. Also ich habe sehr viel über Zufälle meines Lebens nachgedacht. Ja. Das kennt ja jeder, Dinge, Ereignisse, die einen in einem manchmal vielleicht seltsamen Zusammenhang erscheinen, da sozusagen bin ich immer mehr dem Gedanken gefolgt, dass die Dinge eben nicht zufällig sind, sondern dass sie ja so Schicksal oder eben auch, ja, man kann so göttlichen Willen oder sowas nennen. Und dann muss ich sagen, habe ich relativ spät eine Frau kennengelernt und auch geheiratet, die in ihrer, die also sozusagen eine religiöse, eine göttliche Zuversicht hatte, in der Gott nicht mehr als böse, strafender, sozusagen böse, nur böse und strafend war, so wie ich das vorher verstanden habe, sondern eben freundlich und gut. Und das ist mir dann erst spät gelungen, sozusagen diesen Gedanken für mich anzunehmen, für mein eigenes Schicksal. Ja, und daraus ist sozusagen im Grunde genommen eine Religiosität entstanden, wo ich sozusagen Gott als gute Schicksalserfüllung auch annehmen kann und nicht nur ewig als ja strafend, indem ich, und da habe ich ihn natürlich abgelehnt. Ich habe das als in der Kindheit sozusagen abgesehen davon, dass das natürlich das quasi nicht gab. Ja, in der DDR war ja sozusagen Religion ist Opium für das Volk. Also eigentlich gab es das überhaupt nicht und wurde auch von meinem Elternhaus sozusagen ja ein strenges Quatsch und braucht man ja nicht drüber nachzudenken und wurde ganz lächerlich gemacht, wie man es ja oft auch hat. Und deshalb hat eben unheimlich lange gedauert. Und nun ist ja gerade die jüdische Religion voll von ja großartigen, wunderbaren Geschichten, Erkenntnisse, das alte, was als Alte Testament bezeichnet wird. Also das ist ja, das kann man ja studieren quasi bis an sein Lebensende und würde immer noch viel und mehr finden. Also ist eine riesige Quelle der Inspiration. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach siehe da, bestimmte Dinge wusste ich oder doch hat meine Mutter trotz ihrer kommunistischen Ideologie oder darunter gerade mir natürlich doch ein paar Dinge erzählt. Und ja, und da konnte ich dann doch ein bisschen anschließen. Bei mir war es ja so, ich bin eher aus dem bürgerlichen, ganz normalen Elternhaus gekommen und war dann als Jugendlicher in Abgrenzungswahn dann eher Kommunist. Aber ich habe auch in den letzten Jahren drüber nachgedacht. Viel, wenn ich auch in Polen unterwegs war, dort sind sie ja alle sehr katholisch oder so, welche Funktion die Religion in der Gesellschaft hat. Sie kann ja dann auch was Helfendes haben. Wer da mehr wissen will dazu, sollte sicherlich dein Buch lesen. Ich habe noch eine Frage. Du bist Pankow, einmal Pankow, immer Berlin. Wie hat sich Berlin aus deiner Sicht heraus verändert? Wahnsinnig. Ja. Also, da gibt es auch wieder Signale, abgesehen von der Maueröffnung, die natürlich als alten Ostberliner sozusagen sowieso der große Knall war in meinem Leben, ja. Aber zum Beispiel fällt mir so spontan ein Anblick, als 1995 der Reichstag verhüllt wurde. Ja. Dieses Gebäude, das war ja, sozusagen, man kannte den Vorraum, ich kannte zufällig den Vorraum, weil die alte Amiga, die Plattenfirma im Osten, praktisch in dem Vorgebäude war direkt auf der Grenze und der eigentliche Reichstag war dahinter und war für mich immer Sinnbild dieses alten und vor allen Dingen dunklen Deutschland, die Nazis haben die Reichstag angezündet und so weiter und so weiter. Ja. Und dann sollte es schon wieder Parlamentsgebäude werden und dann wurde auf einmal dieses ganze Gebäude verhüllt. Mhm. Da in der Mitte der Stadt, also wirklich unglaublich auf. Und was noch unglaublicher war, war, dass tausende Menschen um diesen Reichstag plötzlich anfingen zu tanzen und zu grillen, war ja Sommer, und fröhlich zu sein. Ja, auch zu Ostberlin nur von den Weltverspielen sozusagen Jahre mal gekannt hat, sonst waren die Leute nicht sehr lustig oder fröhlich. Oder sonst eben diese scheiß FDJ-Aufzüge mit den Fackelaufmärschen, das hatte ja was ganz Schreckliches, ja. Aber dieses spontane und wunderbare draußen, und plötzlich verwandelte sich dieses alte Berlin in sowas, wirklich in die Welt, ja. Ich habe Berlin immer unterschiedlich erlebt. Mal in den letzten Jahren hat es mir gefallen und dann wieder nicht, weil sich vieles auch so weggentrifiziert. Also im Prenzlauer Berg hat man manchmal das Gefühl, man muss Hausschuhe anziehen. Aber neulich bin ich über die B2 reingefahren, hinten Berliner Allee. Da hast du ja früher auch mal gewohnt. Und diese Ecke fand ich zum Beispiel richtig schön, so wie mir Berlin früher gefallen hat. Ja, weil jeder sucht ja auch was anderes. Ja. Und wird es auch finden, ja. Ich meine, trotzdem bleibt ja Berlin... man kann es auch so sehen, ich bin ja geboren in der Stadt, bleibt ja eine Anhäufung von unendlich vielen Dörfern, ja? Ja, das stimmt. Ja. Aber so ist ja New York auch, also besteht aus ganz vielen Einzelteilen, die dann wieder relativ klein städtisch sind, da sieht man immer wieder dieselben Leute, das ist also in Pankow auch so. Aber sozusagen das Großartige an diesem Moloch ist eben diese Veränderung und dieses Wabern, dass es nicht starr ist, sondern dass es sozusagen sich ständig verändert, das muss man natürlich aushalten, ja. Das ist für manchmal auch befremdlich und man denkt, wenn man älter ist, man kennt sich ja nicht mehr aus und kann sich da verloren fühlen. So geht es eben ja in New York auch. Also jedenfalls ging es mir so, als ich das erste Mal da war. Aber das ist natürlich großartig. Also so eine Stadt ist urban, wie man eben so sagt. Ja, und da passiert unheimlich viel und jeden Tag Neues sozusagen. Ja. Und warst du schon in der riesigen Shopping Mall in der Leipziger Straße? Ja, war ich auch schon. Echt, warst du schon? Ich noch nicht. Ja, naja, Shopping Malls sind dann unheimlich letztendlich deprimierend, weil du überall dieselbe Scheiße siehst. Ja, genau. Das ist natürlich letztendlich ist es dann ganz doof und langweilig oder eben so wie Shopping Malls so sind, wie sozusagen austauschbar wie überall auf der Welt. Und aber sozusagen an sich der Anblick der Stadt oder eben sowas wie, ja, wenn man da draußen steht am Potsdamer Platz, auf die Skyline schaut oder an der Spree bestimmte Blicke, die sind wirklich großartig. Oder eben, wie du sagst, so eine etwas bürgerlichen Wohngegend, die so freundlicher ist und die irgendwie nett gemacht ist. Also wie das hier im Pankow ist, kann total... Okay, und wir haben jetzt sehr, sehr gut den Bogen gekriegt. Ich kann jetzt eine richtige, schöne Moderation machen. Du hast jetzt gerade von derselben Scheiße gesprochen. Alle Radiosender spielen dieselben Scheiße-Lieder, außer Radio Marabu. Wir spielen jetzt André Herzberg, was aus uns geworden ist. Ist das okay? Ja, aber sehr gern. Okay, ich danke dir. Dank dir. Ja, das war's. Lea kam vom Westen. Ich war noch nicht da. Dieses Uns war ihre Hoffnung, die sie mir mitgab. Und so suchte ich schon lange, und so hoffte ich bis heute auf jeden, den ich von uns traf, hab ich mich so gefreut. Komm, schau dir an, komm, schau dir, komm, schau dir an, was aus uns geworden ist. Thank you. Dennis Illusionen, ich hab sie hinter mir. Lea ist gestorben, nur nachts ruft sie nach mir. Ich kenn ihre Gespenster, ich lass sie nie mehr ein. Ich bin heute ein anderer oder würd so gerne sein. Komm, schau dir an. Komm, schau dir an. Komm, schau dir an, was aus uns geworden ist. Uns hat's nie gegeben, jeder stirbt für sich allein. Nur wenn ich mich ändere, bleib ich mir selber treu. Komm, schau dir an. Komm, schau dir an. Komm, schau dir an, was aus uns geworden ist. Schau dir an, komm, schau dir an, komm, schau dir an, was aus uns geworden ist. Was aus uns geworden ist, den Titel hören wir nachher nochmal. Danke an den Herrn Fischer. Und jetzt kommen Paco. Meine Kohle ist alle. Kneipe macht Schluss. Da sitzt dieses Mädchen, das bestimmt bald gehen muss. Ihre Augen sind nicht schöner. Ich kann trinken, was ich will. Einfach abhauen will ich auch nicht. Jetzt sag ich's, dann bin ich still. Ich hätte es auch gern mit Marilyn getrieben. Doch ich wusste, die kann ich nicht kriegen. Jetzt steh ich hier. Ich versprech dir nicht das Leben. Ich will nur eine Nacht. Und wenn du magst, dann bin ich zärtlich. Mit dir mach ich alles, was ich darf. Hab nie von dir geträumt. Und wenn ich wissen, wer du bist, bin schon müde zum Lügen. Auch wenn du mir böse bist, ich hätte es auch gern mit Marilyn getrieben. Doch ich wusste, die kann ich nicht kriegen. Und jetzt steh ich hier. Deine Freundin, die wartet, bin sicher, sie will gehen. Gib mir bitte eine Chance, lass mich hier nicht stehen. Ich hätte es auch gern Pankow. Und jetzt kommt André Herzberg gleich zu seinem neuen Soloalbum. Gleich mehr. Ja. Europe's Alternative Music auf Radio Marabu. Seit einiger Zeit unterstützte Radio Marabu die Jam Bar by Sky in Dresden in der kleinen Brüdergasse in der Altstadt. Leider muss diese Location schließen. Über Facebook schrieb man: Liebe Freunde, die Zeit mit euch war einfach geil. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ein Gast: Die Idee einer Jam Bar mit Live Jazzmusik und Jam Sessions in Dresden war genial. Oft hat er wunderbare junge Jatzer gehört, die anderswo kein Podium bekommen. Jam Bar by Sky, Radio Marabu, sagt Danke. Radio Marabu. Established 1984. Radio Show. Brewed with the best music from all around the world. Lord Leaders Radio Show. All genres, all styles. Bitter Style. Special. Marabu on Demand. Täglich zum Hören und Laden auf www.radiomarabu.de. Sonntag ist Zuhörsonntag. Marabus Denkmonat steht nun on Demand auf www.radiomarabu.de. Ich bin Dr. Manfred Pohl. Ich begrüße die Hörer auf Radio Marabu auf der Kurzwelle 6150. Also das überaus empfehlenswerte Radio Marabu, Europe's Alternative Music, ist zu hören und empfangt ihr über Kurzwelle 6150, 8 bis 20 Uhr. Der Marabu ist eine Storchenart mit kropfartigem Kehlsack. Radio Marabu ist geiles Radio. Ja, das ist ein Lied, das habe ich für meine Frau geschrieben. Es ist für mich deswegen ein wichtiger Song, weil einer der wenigen positiven Liebeslieder, die ich geschrieben habe, ist ja auch mal da bin ich auch stolz drauf und ja, bis hierher und noch viel weiter. Ich gebe zu, die Liedzeile habe ich ein bisschen geklaut aus einem wunderbaren Zeichentrickfilm, aber besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Hierher und noch viel weiter will ich mit dir gehen, denn durch dich fällt es mir leichter, als ich jemals musste gehen. Ich verspreche dir nicht den Himmel, ich verspreche dir ganz mich, will dich achten, will dich ehren. Bis hierher, noch viel weiter. Ich nenn dich mein Himmel und du meine Erde. Du bist mein Himmel. Entschieden. uns entschieden. Für immer wir. Da gibt's nur uns zwei. Da gibt's kein Verstecken. Nein, ich lass dich jetzt rein. Dieser Tag wird wunderschön, dieser Tag wird mein. Ich kann mit den Wolken ziehen zu dir. Dieser Tag kann unser sein, ich weiß. Dieser Tag wird mein. Ich kann in dein Herz reinsehen. Tag wird mein, ich kann mit den Wolken ziehen zu dir. Dieser Tag kann unser sein, dieser Tag wird mein, ich kann in dein Herz reinsehen. Ja, das ist ein Titel, auch wieder gestohlen, gebe ich zu, von dem berühmten Roman von dem Tschechen, auf dessen Namen ich jetzt nicht komme, aber ja, kennt man ja vielleicht, auch verfilmt und so weiter. Ist auch wieder wunderbar freigespielt, nur zu dritt. Akustisch aufgenommen, ich habe ein bisschen Mundharmonika dazu gespielt und die beiden Protagonisten, Hans Rohe und Karl Neukopf, haben auf eine ganz entzückende Weise dazu Gitarre gespielt und ja, ich bin ganz froh über diesen kleinen düsteren Song. Oh, diese langen, schönen Tage, die wollen nicht vergehen. Die goldene Sonne am Himmel, die scheint viel zu schön. Zu viel Stille, zu viel Frieden, zu viel mit mir allein. Oh, viel zu viel Glück zum Glücklichsein. Es ist die Unerträgliche, es ist die Unerträgliche, es ist die Unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Diese dumpfe Langeweile, dieses Jammern ohne Grund und dieses Kram nach Kleingeld, immer dieser trockene Mund. Ach, natürlich bin ich glücklich, wenn du mich so fragst. Ich hab ja auch nichts anderes als weil das kühle Grab. Das ist die Unerträgliche, Es ist die Unerträgliche. Es ist die Unerträgliche. Leichtigkeit des Seins. Es ist die Unerträgliche, es ist die Unerträgliche, es ist die Unerträgliche, Leichtigkeit des Seins. Es ist die Unerträgliche, es ist die Unerträgliche, es ist die Unerträgliche. Leichtigkeit des Seins. Ja, Orientierung ist ein typischer Song, würde ich sagen, für mich. Blues, Blues-Riff und dann geht es los und also zu dem Lied kann ich gar nicht viel sagen. Das Thema ist ja, das wird ja durch den Text vorgegeben. Blues, eine Spielart von Musik, die ich natürlich wahnsinnig liebe und in der ich mich zu Hause fühle und wo ich immer gerade, sowas geht immer. Der Kragen schwimme ich durch das Weiß, fühlt sich gut an, nur ein bisschen taub. Alles dreht sich viel zu schnell, es ist wie im Karussell. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin, und ich zur Orientierung. Oben weiß, unten schwarz, in der Mitte ich. Ich zur Orientierung, rechts und links, nach und fern, überall. Sehe ich ins Nichts. Ich schalte mich durchs Fernsehen hin und her, hab mir die Zeitung angesehen. Jeden Weg bin ich gerannt, auf mich haut um den Verstand. Die Therapeuten kann ich nicht verstehen. Ich suche Orientierung, oben weiß, unten schwarz und in der Mitte ich. Ich suche Orientierung, rechts und links, nach und fern und überall, seh ich ins Nichts. Ist zur Orientierung, ist zur Orientierung, ist zur Orientierung, rechts und links, nach und fern und überall, seh ich ins Nichts. Mein Kompass wie am ersten Tag. Doch manchmal da verliere ich dich. Es ist gut, dass du dich fragst. Ich suche Orientierung. Oben weiß, unten schwarz, in der Mitte ich. Ich suche Orientierung, rechts und links, nach und vorn und überall. Seh ich es nicht. Zu lesen, kann überall. Küche sich. AM 6150 Marabou. Und ob sie mich vielleicht vermisst.